Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute tragische Figur oder gerissener Gauner. Der Max-Strauß-Prozess vor dem Urteil. Eine Sendung von Arne Wilsdorf und Armin Fritz. Fast ein halbes Jahr lang stand Max Strauß, der Sohn des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, wegen Steuerhinterziehung vor dem Augsburger Landgericht. Morgen soll das Urteil fallen. 3,5 Jahre Gefängnis fordert die Staatsanwaltschaft, Freispruch die Verteidigung. Max Strauß hat bisher immer geschwiegen, im Gerichtssaal und draußen bei den Journalisten. Zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft will sich der 44-jährige ehemalige Rechtsanwalt deshalb auch nicht äußern. Kein Kommentar. Donnerstag vor einer Woche. Es ist der letzte Verhandlungstag im Steuerstrafprozess gegen Max Strauß vor dem Augsburger Landgericht. Der letzte von 28 langen Tagen im Sitzungssaal 101. Der im vergangenen Jahr psychisch erkrankte ehemalige Rechtsanwalt Strauß wurde während der letzten 6 Monate zusehends gesünder. Trotz der hohen Strafforderung wegen 900.000 Euro hinterzogener Steuern kann der korpulente 2-Meter-Mann schon wieder lachen. Lässig steht Max Strauß am Nachmittag in der Halle vor dem großen Schwurgerichtssaal, weißes Hemd mit Manschettenknöpfen, dunkelblaues Sakko, graue Hose, die Hände in den Taschen. Mit seinem Verteidiger, einem Reporter des Nachrichtenmagazins Focus und dem Gerichtsreporter der Bild-Zeitung redet er sich in Rage, gestikuliert ausladend und macht wegwerfende Handbewegungen Richtung Gerichtssaal. Sein Anwalt, Wolfgang Dingfelder, ein kleingewachsener, drahtiger Mann mit nackenlangen grauen Haaren, gilt als einer der besten Strafverteidiger Münchens. Abgeklärt kritisiert er das geforderte Strafmaß von 3,5 Jahren Gefängnis für seinen Mandanten als völlig unangemessen. Selbst wenn man mal von der Überzeugung der Staatsanwaltschaft ausgeht, dass er bestraft gehört, ist die beantragte Gesamtfreiheitsstrafe A in Anbetracht der Tatsache, dass er kein Geld erhalten hat, dass die Chose schon so lang zurückliegt und vor allen Dingen er seit nunmehr 8 Jahren einer Hatz ausgesetzt ist, völlig unangemessen. Sowas würde, wenn sowas herauskäme im Urteil, auch nie halten. Das sind sie also, die Anschuldigungen gegen die Öffentlichkeit, die Medien, die Justiz. Mit unverhältnismäßiger Wucht hätten sie den Rechtsanwalt, CSU-Politiker und Sohn des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten ins Visier genommen und durch dieses Verfahren aus ihm erst einen Prominenten gemacht. Max Strauß habe wegen seiner Herkunft einen Malus erlitten, klagt Dingfelder in seinem Plädoyer. Bereits der Druck im Vorfeld habe ihn depressiv werden lassen. Strauß für jeden Prozesstag aus einer psychiatrischen Klinik in München nach Augsburg zu karren, sei makaber. Die äußeren Umstände des Prozesses waren also alles andere als normal. Aber schließlich saß Max Strauß in Augsburg auch irgendwie stellvertretend für seinen 1988 gestorbenen Vater Franz Josef Strauß und dessen Ära auf der Anklagebank. Eine Zeit in den 70er und 80er Jahren als Strauß Senior, als bayerischer Ministerpräsident und CSU-Parteichef ganz selbstverständlich die Flugbereitschaft von Messerschmitt Bölko Blohm nutzte und als Aufsichtsratschef von Airbus Industries jeden Auslandsbesuch mit dem Ziel verband, die europäischen Passagierflugzeuge zu verkaufen. Dass Franz Josef Strauß damals selbst Provisionen kassiert haben könnte, gehört zu den Gerüchten, die sich in Bayern hartnäckig halten. Beweise wurden aber bisher weder von investigativen Journalisten noch von der Opposition geliefert. Franz Maget, SPD-Fraktionschef im Bayerischen Landtag. Max Strauß ist ein Nachbeben der Ära Franz Josef Strauß, also seines Vaters. Es herrschte damals ein Politikstil, wo vieles im Dunkeln passierte. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Beispiele von Herrn Schreiber und anderen zeigen das ja deutlich, was man hinter vorgehaltener Hand auch an privaten Geschäften mit dem Politischen verbunden hat. Und dafür steht für mich Max Strauß, für ein System, wo man privaten Vorteil auch aus seiner politischen Position herauszieht. Und da gehört die Familie Strauß in besonderer Weise dazu. Auch Wolfgang Dingfelder, der Anwalt von Sohn Max, sieht in diesem größeren Zusammenhang den Grund für das besondere Interesse am Fall Max Strauß. Ich weiß nicht, was der Herr Strauß gemacht hat, Herr Strauß Senior. Dass er auf jeden Fall für irgendein Phänomen Strauß Senior hier büßen muss und hier auf der Anklagebank sitzt, ist für mich vollkommen klar. Seinen ältesten Sohn Max nahm Franz Josef Strauß auf vielen Reisen mit, etwa in den Nahen Osten. Mit dabei erworbenen Kontakten diente Strauß Junior, später dem Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber, immerhin als Türöffner für Airbus-Geschäfte mit Kanada und Thailand. Vor allem darauf fußt die Anklage der Staatsanwaltschaft. Provisionen in Höhe von 2,6 Millionen Euro soll Max Strauß erhalten und nicht versteuert haben. Deshalb musste er sich seit dem 20. Januar vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Die Augsburger Wirtschaftsstrafkammer hatte für den ersten Tag verschärfte Sicherheitskontrollen angeordnet. Den Weg vom Haupteingang mit seiner großen Drehtüre zum Schwurgerichtssaal mit Platz für 100 Zuhörer versperrt ein Eisengitter. Alle Besucher werden kontrolliert, die Polizisten durchsuchen Taschen und Jacken, ihre Metallsonden gleiten über Rücken und Beine. Dann betritt der massige Max Strauß das Gericht, begleitet von seinen deutlich kleineren Anwälten. Die Fotografen und Kameraleute halten drauf. Sein aufgedunsenes Gesicht ist, wie so oft, vom hohen Blutdruck gerötet. Schnell hastet die Gruppe vorbei an den Reportern und bringt sich in einem Nebenraum in Sicherheit. Der einstige Multimillionär und Rechtsanwalt stand schon bei Prozessbeginn vor dem Ruin, beruflich, familiär und gesundheitlich. Seit November verbringt Max Strauß als Patient die Nächte in einer psychiatrischen Universitätsklinik in München. Außerdem hat das Finanzamt seine Konten und Immobilien gepfändet, darunter sogar die Familiengruft im oberbayerischen Rott am Inn, wo Vater Franz Josef und Mutter Marianne begraben liegen. In München wird Max Strauß in einem zweiten, dem sogenannten Waback-Prozess, wegen Beihilfe zum Anlagebetrug in 5 Fällen zu 300.000 Euro Strafe verurteilt. Seine Ehefrau hat den gemeinsamen Haushalt verlassen und ist mit den Kindern in eine eigene Wohnung gezogen. Seine Zulassung als Rechtsanwalt hat Max Strauß bereits im letzten Jahr zurückgegeben. Vor allem seine Depressionen und der Klinikaufenthalt bedeuteten für den einst selbstherrlich auftretenden Max Strauß einen enormen Einschnitt. Sein jüngerer Bruder Franz Georg glaubte noch kurz vor Weihnachten 2003, dass er einen Prozess auf keinen Fall durchstehen könnte. Ich für meine Person würde sagen, dass er derzeit allein schon wegen des Medienrummels, der um ihn herum ist und wieder alte Wunden aufreißt, sicherlich nicht prozessfähig ist. Am ersten Prozesstag, Dienstag, den 20. Januar 2004, wendet sich der vorsitzende Richter Maximilian Hofmeister direkt an den Angeklagten. Über ihre Gesundheit wird öffentlich viel spekuliert, aber vertrauen Sie diesem Gericht, sagt er. Die 10. Strafkammer werde gegen niemanden verhandeln, der krank ist, verspricht der Richter. Der Gerichtsarzt erklärt Max Strauß für verhandlungsfähig. Im Zeugenstand geht der Mediziner die Medikamentenliste des Angeklagten durch. Demnach leidet Strauß an Depressionen, Bluthochdruck und Sprechdurchfall. Während der Verhandlung soll man von letzterem allerdings nichts merken, da schweigt der Angeklagte konsequent. An jedem Verhandlungstag wird der vorsitzende Richter den Angeklagten nach seinem Befinden fragen und der sagt dann, nicht so gut, geht schon, so lala oder den Umständen entsprechend. Und jedes Mal wird Richter Hofmeister die entsprechenden Antworten ins Protokoll diktieren. Für den Fall der Fälle, falls sich die Verteidigung doch noch eines Tages beschweren sollte, in Augsburg wurde gegen einen Kranken verhandelt. Die Verlesung der Anklage lässt Max Strauß ohne Regung über sich ergehen, manchmal scheint er wegzudämmern. Strauß soll in den Jahren 1988 bis 1993 insgesamt 5,2 Millionen Mark vom Lobbyisten Karl-Heinz Schreiber für seine Leistungen bei Panzer- und Airbus-Geschäften in Saudi-Arabien, Kanada und Thailand bekommen haben. Schreiber habe das Geld für Strauß treuhänderisch auf dem Rubrikkonto Maxwell beim Schweizer Bankverein angelegt. Strafbar habe sich Strauß gemacht, indem er das Geld nicht in Deutschland versteuert hat. Die Verteidigung macht es kurz. Max Strauß habe bis zur Erhebung der Vorwürfe gegen ihn nie etwas von Maxwell gehört. Strauß-Anwalt Wolfgang Dingfelder stellt nochmals fest, dass wir keine Fakten haben, die ein Treuhandverhältnis begründen könnten, keinen Vertrag, keine Verfügungsmöglichkeit, keine tatsächliche Verfügung des Herrn Strauß. Am 5. Prozesstag tritt Franz Georg Strauß als Zeuge auf. Der glaubt fest an die Unschuld seines Bruders. In Liechtenstein hatte Franz Georg Strauß auf eigene Faust recherchiert und herausgefunden, dass Karl-Heinz Schreiber letztendlich die Maxwell-Millionen wieder seinem eigenen Konto einverleibt hat. Es geht ja immer in den ganzen Angelegenheiten nur darum, zu fragen, wem das Geld zugestanden ist. Und ich will einfach wissen, wer es gekriegt hat. Ich finde es hochspannend, wer das Geld gekriegt hat. Und ich bedauere es sehr, dass man 9 Jahre lang nicht entsprechende Untersuchungen angestellt hat. Ich will wissen, wer es gekriegt hat. Und wer es bekommen hat, der wird es wohl dann auch versteuern müssen. Auch die Airbus-Verkäufe seines Vaters Franz Josef Strauß in den 80er Jahren mit Hilfe einer Rehbockjagd kamen zur Sprache. Die haben da Rehböcke gejagt und die haben morgens in der Früh um 5 dann das Geschäft abgeschlossen. So war mein Vater. Andere hätte jetzt da 50 Anwälte beauftragt und die würden heute noch darauf warten. Und Airbus wäre pleite. Er hat halt mit dem so lange geredet und überzeugt, bis morgens um 5 nach einigen Flaschen Rotwein das Geschäft durch war. So war er. Nach der Verhandlung wehrte sich Franz Georg Strauß auch gegen die Darstellung, der Lobbyist Schreiber sei für seinen Bruder Max eine Art Vaterfigur gewesen. Wer Franz Strauß zum Vater hat, dem ist die Rolle zu 100% besetzt, beim besten Darsteller. brauchbar kein Vaterersatz. Für die Staatsanwaltschaft bleiben die Recherchen des Bruders aber unbedeutend. Was tatsächlich mit dem Geld nach 1995 passiert ist, nachdem sich Schreiber selbst bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hatte, sei unerheblich, so der leitende Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz. Deshalb treffe auch Franz Georgs Vorwurf nicht, die Staatsanwaltschaft habe nicht genügend recherchiert, wo die Maxwell-Gelder tatsächlich geblieben seien. Er ist neben der Sache dieser Vorwurf A, spielt er für unseren Tatvorwurf keine Rolle. Was mit den Geldern weiter passiert ist, nachdem Herr Schreiber bei der Staatsanwaltschaft Augsburg war und dort Strafanzeige erstattet hatte, da war klar, dass er für sich alles unternehmen wird und ihm nahestehende Personen, versteht sich, um weitere Schwierigkeiten zu vermeiden. Denn klar war ihm auch, dass er mit seinem Erscheinen bei uns für uns eine Schleuse öffnet für unsere Ermittlungen. Nach diversen Hausdurchsuchungen und dem Fund des Tischkalenders von Karl-Heinz Schreiber flog das Provisionssystem des Rüstungslobbyisten auf. Für den Vorwurf der Steuerhinterziehung sind nur die entscheidenden Jahre 1990 bis 1993 relevant. Und da hätte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Max Strauß auf das Maxwell-Konto jederzeit zugreifen können. Am 12. Februar 2004 kommt mit dem ehemaligen CDU-Schatzmeister Walter Leisler-Kiep im Schreiberkalender, so die Ermittlungen als Waldherr geführt, wieder ein prominenter Zeuge. CDU-Schatzmeister Kiep hatte diverse Verfahren am Hals, seit er zusammen mit Wirtschaftsprüfer Horst Weihrauch von Karl-Heinz Schreiber am 26. August 1991 1 Million Mark in bar als Parteispende für die CDU angenommen hat. Ort der Übergabe, das schweizerische St. Margareten im Dreiländereck am Bodensee. Ja, er hat mich angerufen und gesagt, er hätte etwas, was er mir geben möchte. Und da sagte ich, ja, ich bin leider hier in der Schweiz und fahre jetzt weg nach Deutschland, dann weiter nach Amerika und bin dann nicht da. Da sagte er, können Sie das nicht auf dem Rückweg machen? Und so, da hat es dann stattgefunden. Statt filmreif im Koffer auf einem Parkplatz will Kiep die Million von Schreiber jedoch in einem schlichten braunen Umschlag erhalten haben. Von der Höhe der Summe will Kiep ebenfalls nichts geahnt haben. Als Leisler-Kiep schon 1999 all dies gegenüber der Staatsanwaltschaft gesteht, deckt er damit den CDU-Parteispendenskandal auf und löst die schwerste Krise der CDU in der Geschichte der Bundesrepublik aus. Die erneute Aussage Kieps bedeutet für die Verhandlung vor allem, dass Steuerfahnder und Staatsanwaltschaft die Notizen und Abkürzungen Karl-Heinz Schreibers in seinem Kalender richtig interpretiert haben. Bei der Frage, ob Maxwell tatsächlich ein gebräuchlicher Spitzname für Max Strauß war, steht jedoch Aussage gegen Aussage. Etwa wenn der einstige Geschäftsführer der Schreiberfirma Bayerische Bitumenchemie schwört, dass Schreiber mit Maxwell immer Max Strauß meinte, die Sekretärin aber Karl-Heinz Schreiber stützt, der mit Maxwell stets den verstorbenen CSU-Schatzmeister Franz Dannecker gemeint haben will. Am 29. März war Dieter Holzer als Zeuge geladen. Der international tätige Geschäftsmann, der in Frankreich wegen der Leuna 11 Aquitaine-Bestechungsaffäre verurteilt wurde, gab dem Gericht bereitwillig Auskunft, den Journalisten aber nicht. Ich habe die Wahrheit gesagt, damit basta. Lass mich durch. In seiner Aussage nimmt der Lobbyist Holzer seinen Bekannten Max Strauß in Schutz. Ein Kredit für Kurt Niklas, den Münchner CSU-Spezel von Max Strauß, sei von ihm über seine Firma Delta International gekommen und nicht vom Maxwell-Konto. Zwar habe er Niklas bei Strauß einmal getroffen und der habe ihn auch um Hilfe gebeten, doch weiter habe Max Strauß mit der ganzen Sache nichts zu tun. Für den leitenden Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz ist es jedoch nicht weiter schlimm, dass über den Zeugen Holzer der Zugriff von Max Strauß auf das Maxwell-Konto nicht eindeutig bewiesen werden konnte. Sie wäre in unserer Indizienkette ein weiterer Beleg gewesen. Es ist aber nicht so, dass wir auf die Aussage des Herrn Holzer, auf eine entsprechende Aussage des Herrn Holzer angewiesen gewesen wären. Wenn dem so gewesen wäre, hätten wir natürlich nicht Anklage erhoben und hätte das Gericht auch nicht unsere Anklage zugelassen. Ich muss sagen, nochmals, Herr Holzer hat nichts Neues erzählt. Wir haben diese Aussage erwartet. Sie spielt für unsere Beweiswürdigung, so wie sie gefallen ist, keine Rolle. Dem zwielichtigen Geschäftsmann Holzer konnte die Augsburger Staatsanwaltschaft also nicht beikommen. Holzer, der seinen Wohnsitz in Beirut hat, die Hauptfirma in Liechtenstein firmieren lässt, aber sie von Monaco aus steuert und der seine Buchführung in Luxemburg erledigen lässt. Für die politische Großwetterlage ist Dieter Holzer dafür umso interessanter. Schließlich verbrachte auch Edmund Stoiber einst mehrere Urlaube bei Holzers Familie in Monaco. Und Holzers libanesische Ehefrau ist die Taufpatin der jüngsten Tochter von Max Strauß. Ein Umfeld, das auch dessen Schwester Monika Hohlmeier, Bayerns Kultusministerin und Münchner CSU-Chefin, immer wieder einholt. Die Gefahr, dass die CSU als Gesamtpartei Schaden nimmt, weil sie in eine Parteispendenaffäre hineingezogen wird, diese Gefahr hat der Prozess allerdings abgewendet, meinen Prozessbeobachter. Denn die Aussage von Karl-Heinz Schreiber, das Schweizer Konto Maxwell sei gar nicht für Max Strauß, sondern als Geheimfonds für die CSU bestimmt gewesen, konnte in Augsburg nicht erhärtet werden. Richter Maximilian Hofmeister hatte eigens alle ehemaligen CSU-Generalsekretäre, Schatzmeister und deren Stellvertreter in den Jahren 1985 bis 1996 als Zeugen vorgeladen. So erklärten etwa Adolf Dingelreiter, Bernd Protzner, Christian Seidel und Gerold Tandler. Zu Schreiber habe ich nie persönlich Kontakt gehabt. Zu meiner Zeit ist jedenfalls kein Geld angekommen. Ich hätte nicht müssen, nicht sollen, aber ich habe nichts gewusst oder weiß nichts. Ihr habt dem Gericht gesagt, was war es, dass ich da von mir etwas gehört habe. Keiner hatte je etwas von einem Spendenfonds Maxwell gewusst, auch nicht Ministerpräsident Edmund Stoiber und seine Minister Kurt Faltelhauser, Otto Wiesheuer und Erwin Huber, die ebenfalls in Augsburg aussagen mussten. Stoiber bezeichnet die Darstellung Schreibers zweimal wörtlich als absurd. Kein einziges Kabinettsmitglied stellte sich den Journalisten. Stellvertretend für alle zieht Strauß-Verteidiger Wolfgang Dingfelder Bilanz. Es war also für die Katz von vornherein ein schöner, spektakulärer Auftritt, prominente Herren, aber das war's auch. Die entscheidenden Zeugen der Anklage sind aber sowieso die Augsburger Steuerfahnder Winfried Kindler und Peter Winkler. Sie haben Schreibers Kalender entziffert und es damit ermöglicht, aus einem Puzzle mit 1000 Teilen das Bild der Anklage zusammenzufügen. Für Staatsanwalt Christoph Wiesner ist damit stimmig, dass Reisebelege, Passeinträge, Faxe, Geldüberweisungen, Terminvereinbarungen und Telefonunterlagen zusammenpassen und Max Strauß als Türöffner bei Flugzeug- und Panzergeschäften für Karl-Heinz Schreiber überführen. Die 2,6 Millionen Euro habe Strauß aufgrund eines genauen Verteilungsschlüssels auf das Konto Maxwell erhalten und somit 900.000 Euro Steuern hinterzogen. Strauß habe vorsätzlich, raffiniert und mit hoher krimineller Energie gehandelt, indem er das System Schreibers für sich ausgenutzt habe. Während Staatsanwalt Wiesner dafür 3,5 Jahre Haft fordert, senkt Max Strauß den Kopf, aber nur, um die Strafforderung in sein Handy einzutippen und seinen Geschwistern per SMS zu schicken. Strauß-Verteidiger Wolfgang Dingfelder fordert für seinen Mandanten Freispruch, weil er nie von den Geldern gewusst habe und damit auf sie auch nicht hätte zugreifen können. Außerdem sei Strauß eine zutiefst bedauernswerte, tragische Figur, die vom prominenten Vater und Hobbypiloten Franz Josef Strauß nur das gewaltige Flattern gelernt habe, aber nicht das Fliegen, so Dingfelder. Er erwartet im Urteil eine Haftstrafe ganz im Sinne der geforderten 3,5 Jahre, kündigt aber bereits Rechtsmittel an. Um mal ganz klar zu sagen, die absolute Wahrheit werden wir in einem solchen Prozess, die absolute Wahrheit, nie erfahren. Es werden Legenden aufgebaut, die Staatsanwaltschaft hat ihre Legende aufgebaut, sie hat viele Brücken geschlagen, die allein auf ein Credo, ein Glaubensbekenntnis, aber nicht ein Nachweis hinauslaufen. Letztendlich wird die Entscheidung, so meine Prognose, aus dem Bauch herausfallen, ob man glaubt, dass er von dem Konto gewusst hat. Dass gestern auch noch der flüchtige ehemalige CSU-Rüstungsstaatssekretär Holger Pfahls in Frankreich gefasst wurde, könnte das Urteil noch einmal verzögern. Pfahls soll für seine Dienste beim Export von 36 Fuchspanzern nach Saudi-Arabien von Schreiber 2 Millionen Euro erhalten haben. Alles hängt nun davon ab, ob Richter Maximilian Hofmeister in dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und Büroleiter von Franz Josef Strauß einen Zeugen sieht, der Max Strauß noch entscheidend entlasten könnte. Chefankläger Reinhard Nemetz glaubt daran aber nicht. Das Gericht wird natürlich entscheiden müssen, ob von dieser Festnahme irgendwelche Weiterungen für den Strauß-Prozess zu erwarten sind oder abzuleiten sind. Ich bin aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Prozessen aus dem Schreiberkomplex skeptisch, ob überhaupt etwas beigetragen wird von Dr. Pfahls und wenn dem so ist, ob es irgendwie zur Aufhellung der Historie beiträgt. Denn schließlich haben die bereits verurteilten Thyssen-Manager Winfried Hastert und Jürgen Massmann wie Max Strauß vor Gericht eisern geschwiegen. Und Richter Hofmeister hat sich eigentlich noch nie von in letzter Sekunde aufgetauchten Zeugen beeindrucken lassen. Realistische Prognosen lauten deshalb, morgen wird Max Strauß wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Das war Hintergrundpolitik. Heute tragische Figur oder gerissener Gauner. Der Max-Strauß-Prozess vor dem Urteil. Eine Sendung von Arne Bilsdorf und Armin Fritz. Redaktion Christina Janssen.